hier riesengroß. Oh Mann, diese kaputte Welt hat nichts anderes verdient. Denn wo die Menschheit keinen Frieden findet, da erntet sie Krieg. Da sind noch wir in diesem Chaos, treiben es weiter auf die Spitze, bis nichts mehr geht. Bis nichts mehr geht. Und dies hier war noch nicht das Letzte. Da sind noch wir in diesem Chaos, treiben es weiter auf die Spitze. Bis nichts mehr geht. Bis nichts mehr geht. Und dies hier war noch nicht das Letzte. Und Liebe, diese Dinge können wir doch nicht spüren. Wir laufen. nicht allein.